So, jetzt bleibt nur heute Abend und morgen. Hm? Und ich habe in den Morgenvorträgen und jetzt auch Abend besonders betont die Wichtigkeit von dem Verständnis, dass wie man diese vier Elemente Praxis mit Atmen, Meditation verbindet, indem ich besonders betont habe, dass in Kaya Gatasati, in der Meditation mit Achtsamkeit gerichtet an Körper, die besonders Konzentration betont wird. Ich habe auch schon gesagt, dass meistens diese Elemente Meditation wird auch gelernt, nachdem man die starke Konzentration schon geübt hat. Aber es kann auch Mittel von, auch für diejenigen, die noch nicht starke Konzentration geübt haben, es kann auch Mittel sein zu starke Konzentration, aber die Tradition ist, dass man es meistern lernt, nachdem man schon die Vertiefungen gelernt hat. Und so Axis oder Wirbelsäule von der Samatha-Praxis sind die Vertiefungen. Und jetzt, wir haben besonders betont, wissen Sie nicht, was Vertiefungen sind? Ich sehe, ja. Ja, alle wissen. Auf Bali. Für mich werden ein paar erklärende Worte schon nützlich. Ich habe eine ungefähre Vorstellung, aber doch eine sehr ungefähre. Jhana, sagt man auf Bali, oder Dhyana auf Sanskrit. Die... wo unterscheidet sich der Geist in Vertiefung und normale Geist? Dass sie, wir jetzt benutzen, dass ich benutze, sie benutzen, indem sie meine Rede zuhören. Das muss man sehr, sehr klar verstehen. In normalem Zustand des Geistes in dieser Welt, das heißt in der Welt, wo unsere Wahrnehmung besonders von den Sinnen dominiert ist, von was man sieht, was man hört, was man schmeckt, was man riecht, was man tastet, dann das ist Natur des Geistes, dass der Geist immer ändert Objekte. Mal hören Sie, was ich sage, mal sehen Sie die Farben da, die hier sind, mal riechen Sie etwas, mal denken Sie etwas, meistens denken Sie über das, was Sie mit den Sinnen erfahren haben. Wir leben in der indischen Philosophie, nicht nur im Buddhismus, sind die die Kosmologie ist nach den Sphären von Wahrnehmung geteilt. Also es gibt drei Sphären von Wahrnehmung und nach dem gibt es drei auch verschiedene Sphären von der Welt. In der Sphäre der Wahrnehmung, in der wir leben, und auch unsere Freunde, Tiere, die Katzen, die Hunde und so weiter, die Insekten, die, unsere Wahrnehmung ist durch die Sinne dominiert. Und meistens unsere Gedanken sind an die Sinnenobjekte gerichtet. Deswegen ist unser Geist so unstabil. So wie was? Nichts. Zu Zum Beispiel Affe. Dann gibt es noch eine andere Sphäre von Wahrnehmung, das heißt Rupa, Rupa Loka, Rupa Welt. Und Rupa hier, wie wir schon betont haben, glaube ich, Rupa hat viele, viele Bedeutungen. Hier Rupa heißt die feinere Körperlichkeiten oder feinere Formen. In dem, was wir immer betonen, das Studium von Buddhismus, Verständnis von Buddhismus, ist nichts anderes als Verständnis von Paticca Samuppada. Wir haben in unserer vorigen Sutta in Mahahatipada Upama Sutta schon gelesen, yo paticca samupadam passati, so dhammam passati, yo dhammam passati, so paticca samupadam passati. Wer sieht bedingte Entstehung, sieht Dhamma. Wer sieht Dhamma, sieht bedingte Entstehung. Studium von Buddhismus ist nichts anderes als Studium von bedingten Entstehung. Und wichtigster Teil von bedingter Entstehung, und das besonders betont wird in der Meditation, das Sie jetzt machen, in Achtsamkeit gerichtet gegenüber Körper, ist, wie die Wahrnehmung von Körperlichkeit, wie fein unsere Wahrnehmung von Körperlichkeit ist, hängt direkt damit ab, wie fein unser Geist ist. Das erleben Sie jetzt, wenn der Geist grob ist, sieht er den Körper ganz grob. Wenn der Geist fein ist, sieht er den Körper ganz fein. Und dann die Sinneneindrücke sind auch sehr fein. Ich werde jetzt nicht in die Einzelheiten von Abhidhamma eingehen. Warum ist es so? Das wäre zu kompliziert auf Kalapa-Ebene. Aber Sie sollen verstehen, das ist die Erfahrung, dass Sie immer machen. Wenn nur der feinere Geist kann feinere Objekte sehen. Der grobe Geist lebt nur in der Welt von groben Objekten. Der Hauptunterschied zwischen einem Yogi und einem, der nicht Yoga übt, nicht Meditation übt, ist eben das, dass der Geist und Körper von einem Yogi sehr sensitiv sind, die von Nicht-Yogis sehr grob sind. Es wird geschrieben in den Yoga-Büchern, dass einer, der nicht Yoga übt, Yoga im buddhistischen Sinne ist nichts anderes als Samatha und Vipassana. Der nicht Samatha und Vipassana übt, ist so wie Po. Wie Arsch. Arsch ist nicht so ein schönes Wort, aber ich, oder? Geht noch. So, wenn man nicht sich bemüht in Samatha Vipassana, ist so wie Po. Man kann sogar kicken und er spürt nicht große Schmerz. Aber der Yogi ist so wie die Pupille, sagt man, die Pupille, Pupille von der Auge. Sogar kleinste Teilchen von Staub, dann erfährt er unheimliche Schmerzen. Und warum so? Weil er an diese feine Geist und feine Körperlichkeit gewöhnt ist. Deswegen, normalerweise, wenn man den traditionellen Weg zu erwachen ist, erst lernt man diese feineren Zustände des Geistes, und der Körper ist immer damit, weil der Geist, was der Geist sieht, ist Körperlichkeit. Dann erst erfährt man diese feinen Zustände des Geistes, damit der Geist und Körper sich einigermaßen läutern. Dann entwickelt man dadurch diese Sensitivität zu Dukkha. Wenn diese Sensitivität zu Dukkha da ist, dann Vipassana geht sehr schnell. Das ist der traditionelle Weg. Erst lernt man die Vertiefungen, dann lernt man Vipassana. Wenn Sie lesen die buddhistischen Schriften, Sie sehen, dass in der Zeit von Buddha die Menschen haben sich nicht mit Computern beschäftigt, sie haben sich mit Samatha beschäftigt. Das war sehr üblich. Sogar die Laien haben waren sehr, sehr mit Samatha beschäftigt, und Samatha war auch der Hauptteil von Erziehung. Damals lernen hieß auswendig lernen. Damit man auswendig lernt, muss man sehr, sehr konzentriert sein. Versuchen Sie, ein paar Sutras auswendig zu lernen, muss der Geist sehr, sehr konzentriert sein. Heutzutage leben wir in anderen Welt. Das war nicht nur so in Indien, auch zu der Zeit von Jesu. Alle wussten diese Bibel auswendig und so weiter. Das, die Erziehung war einfach auswendig zu lernen. Deswegen, sie hatten diese Fähigkeiten zur Konzentration, dann wenn der Buddha Vipassana erklärte, dann gleich sind sie dabei, nach kurzeren Überlegung, die Yogis, die Brüder Kassapa und so weiter und die Schüler von Brüder Kassapa, alle gleich Arahat. Nachdem sie die Reden von Buddha gehört haben. Warum? Weil sie das alles in tiefe Konzentration gehört haben. Diese tiefe Konzentration, Training in tiefe Konzentration ist sehr, sehr wichtig. Und leider wird es heutzutage nicht genügend betont. Die meisten lernen nur so die Sukha Vipassana, Vipassana ohne Vertiefung. Dann die Objekte sind sehr matschig. Dann man verlässt sich als Verlangsamen von allen Bewegungen, die natürlich, wenn Konzentration vorhanden ist, überhaupt nicht nötig ist. Also jetzt kommen wir zurück zu unserem Thema. Wenn der Geist sich verfeinert hat, und wie sich der Geist verfeinert, wir haben darüber gesprochen, er meditiert über gewisse Meditationsobjekte, beseitigt er die Nivaranas, die Hindernisse. Nachdem er die Hindernisse beseitigt hat, wie wir können nachher ein bisschen weiter erklären. Nachdem er die Hindernisse beseitigt hat, dann vereinigt sich der Geist mit dem erwünschten Objekt. Indem sich der Geist mit dem erwünschten Objekt... Was habe ich falsch gesagt? Erwünschten. Erwünschten ist nicht gut. Ist Gegenteil. Nein. Was ganz anderes. Was ganz anderes. Verwünscht heißt... was verflucht, so, also verflucht. Oder verzaubert. Oder verzaubert. Verzaubert. Magische. Verwünscht. Es verzaubert. Magisch. Magisch. Na prima. Ja, jetzt im Geier. Ja, Sie haben alle guten Mut. Ich bin sehr froh, dass Sie... Wenn Sie gute Mut haben, dann wird die Meditation besser. Muss man sich schon freuen in der Meditation. Dann was passiert, wenn man sich mit dem Geist, wenn sich der Geist mit dem Objekt vereinigt? Der Geist lässt nicht zu. Der Geist wird verfeinert und er lässt nicht zu, dass er zu einem anderen Objekt geht. Deswegen, indem der Geist bleibt lange Zeit, wenn Sie Meister werden, dann stundenlang, sogar tagelang mit einem Objekt vereinigt, dann der Geist hat unheimliche Kräfte. Der Geist, Affegeist hat keine Kräfte, weil was immer für Objekt kommt, springt er hin. Auch von Geisterobjekte, von innere Objekte, äußere Objekte. Der Geist dann springt hin. Aber der Geist, das in Vertiefung trainiert ist, er springt nicht mehr hin. Er hat diese, er kann sich in Tiefe in sich selbst konzentrieren und dann er springt nicht hin. Dann, das ist die Voraussetzung, dass man den Geist allmählich meistert. Dann der Geist wird nicht Sklave von den Objekten, sondern wird die Objekte beherrschen. Das ist dann Ziel von Buddhismus, diese Beherrschung von den Sinnen. Die sogenannte Arya Jnana, das Wissen von den Aryas, von den Adlen, ist nichts anderes als dieses Wissen über Kontrolle von den Fakultäten. Man wird nicht mehr Sklave von den Objekten, sondern man wird die Fähigkeit haben, sich nicht von den Objekten, der Geist wird nicht mehr von den Objekten beschmutzt. Denn er kann mit den Objekten umgehen, wie er sich eben wünscht, oder wie, wenn man Bodhisattva ein bisschen Bodhisattva oder christliche oder judaistische Tradition hineinbringt, diese Geist von kollektive Geist, dann kann man den anderen helfen, indem man sich nicht von den Beschmutzungen beeinflussen lässt, dann kann man den anderen wirklich helfen. Aber das kommt nur dadurch, dass man diese Fähigkeit entwickelt, nicht Sklave von den Objekten zu sein, sondern Meister von den Objekten. Und diese Fähigkeit traditionell kommt durch Meisterschaft in Vertiefungen, in Samadhi, indem man sich vereinigt mit einem Objekt. Im Zustand von Samadhi ist die Zuwendung zu dem Objekt spontan. Das ist Meisterschaft in Samadhi. Damit man in Samadhi hineingeht, die Voraussetzung ist, dass man sich spontan zu dem Objekt wendet. Spontane Aufmerksamkeit. Das ist Hauptbestandteil von Samadhi. Diese spontane Aufmerksamkeit muss man lange, lange Zeit trainieren. Einleben, wenn man wirklich große Meister sein möchte, einleben ist noch genug. Wenn man schnell lernt, heißt das, dass man im früheren Leben schon geübt hat. Ist lange, lange weg. Der Buddha hat das für zahllose Kalpas hat er geübt. Und wie wir wissen, der Buddha schon hatte lange, lange Zeit Fähigkeit, ein Arahat zu werden. Aber er ist nicht ein Arahat bekommen, weil er wollte völlig seine zu vollkommene Wissen, seine Erleuchtung. Er wollte, dass er mit ganze alle Wesen zusammen erleuchtet wird. Deswegen hat er die Perfektionen weitergeübt, obwohl er schon die Kraft des Geistes entwickelt hatte, die genügend war, voll genügend war, um ein Arahat zu werden. Also die Meisterschaft des Geistes auch hängt davon ab, welche Paramis man hat. Die Paramis sind die Paramis von die Tugenden von Moggallana, Sariputta sind hoch über die Tugenden von den anderen Schülern, die Tugenden dann von den großen Schülern, so wie Subhuti, Anuruddha und so weiter, sind wieder weit oben über die Tugenden von den normalen Arahats. Je nachdem, wie lange man geübt hat, diese Kräfte des Geistes, je tiefer dann diese Fähigkeit zur Vertiefung. Der Arahat, um ein Arahat zu werden, ist es nicht unbedingt notwendig, dass man diese tiefe Meisterschaften von den Samadhis beherrscht hat und die übernatürlichen Kräfte, die damit verbunden sind. Aber für diejenigen, die vielen behilflich sein möchten und viel anderen helfen möchten, ist die Voraussetzung auch. Dann, was wollte ich sagen? Der Zustand von Samadhi unterscheidet sich von dem normalen Zustand. Der Zustand von Dhyana unterscheidet sich vom normalen Zustand des Geistes, in dem der Objekt nicht geändert wird. Dann die Perfektion in Samadhi, in kommt durch Übung von den übernatürlichen Kräften. Das, was auch Buddha ist, durch diese übernatürliche Kräfte, er ist auch in volle Erwachung gekommen. Und diese übernatürliche Kräfte ist ein Zustand von Geist, in dem der Geist hat Kraft von Samadhi, Kraft von Vertiefung, von sogar vierte Vertiefung in feinere Körperlichkeit, aber er kann Objekte ändern. Deswegen er ist aktiv, nicht bleibt bei einem Objekt stecken. Wenn man dann volle Meisterschaft von Samadhi lernen möchte, muss man dann sogenannte 8 Vimokshas, 8 Befreiungen, 8 Stufen von Überwindung und so weiter, die Kasinas, damit man diese Zustände erreichen kann. Und dann, es ist noch nicht genug zu erreichen, man muss immer üben sich bis Perfektion. Das ist lange, lange Prozess. Lernen von Samadhi ist lange, lange Prozess. Wenn man diese Meisterschaft erreichen möchte, muss man sich lange, lange Zeit geben und unendliche Geduld üben. Das ist, was der Buddha gemacht hat, was die Schüler, große Schüler von Buddha gemacht haben. Damit haben sie erreicht, was sie erreicht haben. Also, wenn der Geist vereinigt ist mit dem feineren Objekten, die meisten von den feineren Objekten, die zu dieser Vereinigung des Geistes geeignet sind, sind Konzepte. So wie Einatmen, Ausatmen ist auch Konzept. Wahre Einatmen, Ausatmen sind die Elemente. Jetzt haben sie geübt, sehr besondere Meditation, die Vier-Elemente-Meditation, obwohl es zu Samatha gehört. Ein Objekt der Konzentration ist kein Konzept, sondern wahre Bestandteile von Wahrnehmung. Diese wahre Bestandteile von Wahrnehmung unbedingt erkannt werden müssen, damit man Vipassana üben kann. Deswegen ist diese vier Elemente Meditation sozusagen ein Übergang zu Vipassana. Aber Übergang zu Vipassana durch Samatha. Erst muss dieser Samatha-Teil, was, wenn Sie weiter üben, wie ich schon gesagt habe, diese vier Elemente Meditation, bekommen Sie diese Erfahrung von den Körper mit leuchtenden Sensitivitäten. In diesem Körper, wenn Sie weiter die Elemente untersuchen, dann wird diese Betrachtung von dem leuchtenden Körper stabilisiert. Das ist dann Citta Visuddhi, die Läuterung des Geistes, das unbedingt Bedingung ist für Vipassana. Wenn der Geist nicht geläutert ist, dann kann er nicht Vipassana üben. Dann, wenn es auseinander geht, dann fangen sie an mit Vipassana, indem sie die Kalapas untersuchen. Erst dann die Selbsteigenschaften von den Bestandteilen von Kalapas, was nichts anderes sind als Bestandteile von den Objekten der Wahrnehmung. Und dann, indem sie starke Konzentration haben, sie können auch sehen, diese Geisterprozesse. Darüber werde ich jetzt nicht reden, nicht zu viel Abhidhamma hinein, sonst bekommen sie zu viele Namen. Und wenn mit zu vielen Namen da sind, langsam, langsam lernen sie. Dann gibt es noch die höchste Sphäre von Wahrnehmung in der Welt, ist die Sphäre von Wahrnehmung, wo es keine Körperlichkeit gibt. Arupa. Also das ist die Welt oder Sphäre der Wahrnehmung, wo nur vier Khandas existieren, nicht mehr fünf Khandas. Hm? Nur Nama ist da, keine Rupa. Und in diese Vereinigung mit dieser Sphäre von Wahrnehmung ist dann fein, das sind die feinsten Objekte, die man in der Welt erfahren kann. Normalerweise, traditioneller Weg für buddhistische Meditation ist, dass man alle Objekte in der Welt erfährt, dann erfährt man auch die Vergänglichkeit von allen diesen Objekten. Und was vergänglich ist, ist was? Ist Dukkha. Und was Dukkha ist, ist was? Ist nicht ich, nicht ich. Und was nicht ist, ist was? Gehört nicht mir. Dann loslassen. Das ist dann Prozess von Vipassana. Und diese höchste Sphäre von Wahrnehmung ist höchste Sphäre von Wahrnehmung in dem Sinne, dass in dieser Sphäre von Wahrnehmung es gibt keine Wahrnehmung mehr von Verschiedenheit. Also in dem Objekt ist endlos, der Geist ist auch endlos. Das ist die Ebene von weder Wahrnehmung noch Gefühl. Das ist das Höchste. Ja, damit man hinkommt, muss man erst über unendlichen Raum, dann von unendlichen Raum zu unendlichen Geist, dass dieser unendliche Raum betrachtet, dann von unendlichen Geist zu Sphäre von Nichts. Das ist dann noch raffinierter Konzept. Und dann höchste Wahrnehmung ist Wahrnehmung von dem Geist, das diese Sphäre von Nichts betrachtet. Das ist dann entweder Wahrnehmung noch Nicht-Wahrnehmung, weil dieser Geist ist schon so raffiniert, dass man kann nicht mehr von Wahrnehmung sprechen. Dieser Geist kann dann für normale Menschen nicht mehr, weil er so fein ist, nicht mehr Objekt von Vipassana sein. Nur der Buddha selbst, in dem sein Geist so sensitiv ist und so entwickelt ist, kann auch sogar in diese Sphäre von Wahrnehmung noch Vipassana üben. Nicht mal Sariputta oder andere Schüler kennen das nicht. Das ist auch Besonderheit, eine von den vielen, vielen Besonderheiten von Buddha. Zeugnis von seiner undenkbare Meisterschaft von Meditation. Also wir haben dann in dieser Sphäre von Wahrnehmung natürlich der Geist, genauso wie in feinlicher Sphäre, ändert nicht. Und sein Inhalt, die Geistesfaktoren, immer bleiben dieselbe. indem man Objekte ändert, dann ändert sich immer die Denken in übersinnliche Objekte, ist ein Prozess, in dem sich auch die Geistesfaktoren ändern. Aber in Vertiefung immer selbe Geist mit demselben Geistesfaktoren. Deswegen in der Zeit von Buddha wurde es öfters missverstanden als Erleuchtung. Dann der Buddha kam und zerstörte diese Illusion. Also in diesem Zustand von Vereinigung des Geistes mit dem erwünschten Objekt, was man sehr klar erfahren kann, wie wir schon gesagt haben, um Pupille, man kann sehr klar erfahren, Dukkha. Aber man kann nicht erfahren, Ichlosigkeit. Damit man Ichlosigkeit erfährt, muss man Vipassana üben. Der Buddha auch in der Zeit von Bodhisattva, als er noch Bodhisattva war, war großer Meister von den Vertiefungen. Er konnte mit absoluter Perfektion die Dukkha erklären, aber er konnte nicht Ichlosigkeit erklären. Warum? Weil diese Vipassana-Kenntnis war nicht da. Dann jetzt haben wir Vipassana-Kenntnis, wir haben Samatha-Kenntnisse, dann sie haben alle Voraussetzungen, dass sie lernen, wofür der Buddha so unglaublich kämpfen musste. Jetzt ist es vorhanden und kann man lernen. Sie sind sehr glücklich, dann sollen sie sich bemühen, damit sie schnell lernen. So, dann wir kommen, wir haben auf diese Antwort geantwortet, wir haben erklärt, was die Dhyana sind, und wir haben erklärt, dass was sie jetzt meditieren, auch Anapanasati, ist verbunden mit Achtsamkeit gerichtet an Körper. Atmen ist auch die körperliche Gestaltung, indem sie mit Objekten die körperliche Gestaltungen sind, arbeiten, dann diese Meditation ist besonders günstig für Üben von tiefer Konzentration. Indem sie Konzentration auf Körper gerichtet ist, indem sie mit Elementen jetzt über Elemente üben oder mit Anapanasati üben. Was ist zu erwarten, wenn sie erfolgreich sind? Sie lösen, wie Kaya Gatasati Sutta erklärt, sie lösen alle Ängste. Dann sie lernen Toleranz, indem sie mit Elementen meditieren, sie werden Fähigkeiten entwickeln, diese Unbequemlichkeiten von Körper, so Hitze, Kälte, Hunger und so weiter, tolerieren. Und dann die tiefe Vertiefung, das ist beste Grundlage für dann weitere Lernen von tiefen Vertiefungen. Meisterschaft von Vertiefungen, von den übernatürlichen Kräften und so weiter. Und wichtigste Seite dafür, von dieser Meditation, ist dann Toleranz. Und Toleranz ist, wenn man dem anderen helfen möchte, wichtigste, sehr, sehr wichtige Tugend ist, Mutter der Tugenden ist dann Toleranz. Man muss sehr tolerant sein, sich die Probleme von anderen anhören, Schmerzen von anderen in sich, in die Schmerzen von anderen einfühlen, ohne dass der Geist dadurch gestärkt wird. Alle diese Fähigkeiten kommen durch Meditation über Körper. Deswegen ist diese Meditation besonders gelobt von Buddha. Als die beste Grundlage für alle anderen Meditationen. Und wir haben versucht, diese Meditation, indem sie jetzt, dieser Kurs geht bald zu Ende, und sie werden dann zu Hause, hoffe ich mindestens, dass sie Enthusiasmus und Interesse für die Meditation entwickelt haben, und sie werden dann weiter üben, was die notwendige Voraussetzung ist für Fortschritt. Fortschritt kommt nicht davon, dass man einmal, zweimal im Jahr einen Kurs macht, eine Woche oder zwei Wochen. Fortschritt nur kommt, wenn man regelmäßig übt. Andere Weg gibt es nicht. Und für regelmäßige Übung, wenn man berufstätig ist und viele Sachen zu tun hat, mit den Elementen kann man arbeiten, aber nicht in Tiefe, nicht bis zu Kalapa. Stufe von Konzentration, das ist schwer, wenn Sie gleichzeitig zu dieser auch berufstätig sind und viele andere Sachen, dann wiederholen Sie nur, damit Sie nicht vergessen, die Eigenschaften von den Elementen, die Sie gelernt haben. Wenn Sie sich daran mehr gewöhnen und wird es zu ein Teil von ihnen, dann wird es zu großem Nutzen im täglichen Leben auch, dass sie dann dadurch mehr diese gute Eigenschaften, Toleranz und so weiter entwickeln werden können. Aber für tägliche Praxis ist dann viel besser, mit Anapana sich beschäftigen. Warum? Weil dieses Objekt ist immer mit uns, wenn Sie sich daran gewöhnen und jeden Tag es mit Konzentration betrachten können. Und Sie sind schon gewöhnt an die Beruhigung, die dadurch kommt. Dann zu jeder Zeit, wenn Sie Ärger bekommen, wenn Sie sich an Atmen erinnern, dann bekommen Sie Ruhe. Und Atmen ist immer da. So mit dieser Erklärung, dann kommen wir wieder zu, was wir gestern erlassen haben. Ja, bitte. Diese Sutra, Kayagata Sati Sutra. Das ist in der mittleren Sammlung. Wissen Sie die Nummer noch? Es ist mit Anapanasati-Sutta. Anapanasati-Sutta ist 18 und dann ist es 119. Danke. Heute Morgen werde ich dann noch kurz besprechen, vielleicht diese Sutta, Kayagata Sati Sutta. Was sind die Objekte, die erwähnt sind in dieser Sutta? Dann, was sie dann auch machen, diese Gehe-Meditation, Meditation über die Körperlage, Meditation über Bewegung mit dem Körper, dann Meditation über die Unreinheiten, die 32 Körperteile. Das alles gehört zu Kayagata-Sati-Meditation. Und natürlich die Elemente. Die Elemente sind untrennbar von dieser Meditation, von Kayagata-Sati. Und man sollte es auch im Rahmen von dieser Kayagata-Sati-Meditation verstehen. Dann ist es klar, was man macht. Sonst denken Sie an Kalapas, ich will Kalapas, aber das ist Weisheit. Wenn es diese Weisheit durch Kalapa-Wissen vertieft ist, umso besser. Wenn nicht, auch so. Durch die Verständnis von Elementen, die wirklich die wahren Bestandteile von unserer Wahrnehmung sind, ändern sich unsere Horizonte schon. Und die Elemente sind immer mit uns. Einatmen, Ausatmen ist auch nur die Elemente. Körper ist nichts anderes als die Elemente. Immer sind wir mit den Elementen verbunden. Wir sind nichts anderes als die Elemente. Und wenn man sich an diese Wahrnehmung von den Elementen gewöhnt hat, dann die Anhaftung an eigene Körper wird sich mindern. Und dann, wenn Anhaftung an Körper sich mindert, alle Vorteile von besserer Qualität von Leben ist dabei, dann werden die Ängste immer weniger, wird dann Freude immer mehr sich merken lassen, weil die größte Freude in der Welt ist was? Nichts anderes als Weisheit. Wahre Freude kommt von Weisheit und diese vier Elemente ist ein von den tiefsten Aspekten der Weisheit, die wir Menschen haben. Und diese Lehre von den Elementen ist so alt wie die Menschheit. Sogar die weisen Griechen haben sich damit sehr, sehr ernst beschäftigt. Und die frühere Philosophie ist nichts anderes als Philosophie von den Elementen, die dann entwickelt wurde in Wissenschaften, in alles, was Gebiet von Weisheit war. Und sehr wichtig ist es, weil die frühere Menschen, wodurch unterscheidet sich der heutige Mensch von den früheren Menschen, indem die früheren Menschen waren, haben keine Entfremdung gehabt. Sie waren nicht entfremd. Warum? Weil sie in den Elementen lebten. Hm? Aber jetzt kommen wir zurück zu unserer Sutra. Wir sind ich atme, wir haben lang und kurz gemacht, und jetzt kommt ein sehr wichtiger Teil. Er übt sich, wir haben schon gesagt, er übt sich, drückt aus, noch höhere Stufe von Weisheit. Was ist Weisheit? Weisheit technisch heißt nichts anderes als klare Unterscheidung. Womit unterscheidet sich die Unterscheidung Vijnana und Wahrnehmung, Sanya, Vijnana, Unterscheidung und Weisheit, Panya. In der Wahrnehmung sehen wir nur ganz oberflächlich. Das ist rund, das ist grün, das ist weiß. In Unterscheidung sehen wir mehr detailliert. Und in Panya dann jede Einzelhaft von dem Objekt können wir erfassen. Also Wahrnehmung ist ein Prozess, auch Unterscheidung, auch Weisheit gehören zur Wahrnehmung, aber viel feinere, detaillierte Wahrnehmung. In Visuddhimagga haben sie Gleichnis von, sehr interessante Gleichnis, das für uns hier von Bedeutung ist. Die Sanya, sie haben zum Beispiel Sanya-Wahrnehmung ist so wie ein Kind, das auf der Straße eine 2-Euro-Münze findet, zum Beispiel. Dann er weiß, kleines Kind, er weiß, dass es von Nutzen ist, aber er weiß nicht, was er damit anfangen kann. Dann er bringt es zu der Mutter. Dann sie sieht 2 Euro, dann sie weiß genau, ich kann damit so viel Zucker kaufen, so viel Mehl kaufen, so viel nützliche Sachen, dass sie braucht, sie weiß genau. Dann die Mutter bringt diese 2 Euro Münze zu dem Münzenträger. Heutzutage sind wir sehr modernisiert, aber in der alten Zeit haben sie immer mit. Und der Münzenträger nimmt das in den Fingern und dreht das um, macht Test, wie viel, dann weiß er genau, wie viel wert ist das, wie viel Silber da ist, wie viel Gold da ist, wie viel andere Metalle. Alles untersucht er genau und dann weiß er, wie viel wert diese Münze ist. Das ist so wie Weisheit. Dann die Finger ist nichts anderes als Vitaka, von der wir gesprochen haben. Damit wir Objekt verstehen, wir müssen das umdrehen mit den Fingern von dem Geist. Die Finger von dem Geist ist Vitaka. Vitaka ist Haupt. Vichara ist nur, damit es nicht anderswo geht. Dann hält das. Was ist Vitaka? Nach der Abhidhamma-Lehre, Vitaka ist nichts anderes als Weisheit und Wille. Weisheit und Wille zusammen ist Vitaka und Vichara. Dann mit dieser Weisheit und Wille durch die Finger, das, was bringt unseren Geist zu dem Objekt, ist Wille und Vitaka. Ohne Wille und Vitaka, der Geist kann nicht zu dem Objekt gehen. Wir haben schon gesagt, Aufmerksamkeit, Manasikara, so wie Ruder, und die Wille, Chetana und Vitaka, ist so wie zwei Ohren. Riemen. Zwei Riemen. Und dann, dadurch geht der Geist zu dem Objekt. Und immer, wenn es lange Zeit bei dem Objekt so bleibt, dann hat er klare Verständnis von dem Objekt. Indem sich Manasikara nicht ändert und die Rudern gehen immer in einem Richtung, dann hat man sehr klare Bild von dem Objekt. Und deswegen ist es, diese Faktoren ist die unendbare und untrennbare Voraussetzung für Samatha und Vipassana, wenn die nicht da sind, wenn sie nicht entwickelt sind, keine Zugang zu Samatha und Vipassana. In Samatha und Vipassana Voraussetzung ist, dass man konsequent den Geist zu dem erwünschten Objekt führt. Sonst kann man nichts von Samatha und Vipassana sprechen. Dann in Samatha, in dem wo noch starke Wille ist und Kraft zu dem Objekt zu gehen, dann in tieferen Zuständen von Samatha geht diese Vitaka, Vichara dann weg. Dann viel tiefere Samadhi möglich ist. Aber am Anfang, am Anfang im Prozess von Studium, von Samadhi, von Dhyana, diese Kraft von Vitaka Vichara ist Schlüssel. Ohne das kein Zugang. Deswegen wird es verglichen mit im Visuddhimagga mit dem Freund von dem König. Vitaka ist so wie Freund von dem König. Solche Typ, so wie ich zum Beispiel, wie kann er zu dem König gehen? Auch wenn ich will, kein Zugang zu dem König, weil der König kennt mich, wer dieser tschechische Mönch Dhammadipa ist, niemals hat er gehört, kein Interesse. Aber wenn der tschechische Mönch Dhammadipa zum Beispiel ist befreundet mit einem vor einem nahe Vallabha. Vallabha heißt diese Geliebte oder nahe Person von dem König. Dann er sagt, ah ja, hören Sie mal zu, diese, der ist so und so, dann, dann ist das wahr, ist das wahr? Okay, dann ladet er ein und dann kann Kontakt mit dem König. Dann König ist was? Ist König ist so wie Diana. Dann Vitaka ist was? Ist das, was sie zu dem König bringt. Wenn es nicht da ist, dann kommen sie nicht zu dem König, weil dieser grobe Geist hat keine Möglichkeit, mit dem König in Berührung zu kommen. Dann Vitaka nur, er leitet sie zu dem König. Das ist so, indem sie immer über das Meditationobjekt nachdenken, immer mit dem Meditationobjekt in Kontakt sind, immer den Geist zu dem Meditationobjekt systematisch lenken, dann öffnet sich die Tür, dieser Freund von dem König, dann zu Salon von dem König oder Bundeskanzler oder was immer es sein mag, sonst kommt man nicht rein. Dass diese Bekannte von dem König oder Bundeskanzler ist die Voraussetzung, dass sie in diesen Salon kommen. Dann immer muss man, ich habe so betont, immer muss man den Objekt, den Geist zu dem Objekt lenken. Dann sind sie dabei. Und wie wird das gemacht? Jetzt, diese erübt sich so, ich werde ausatmen und dabei den ganzen Atemkörper erleben. Damit man so macht, Voraussetzung ist, dass man unaufgehört bei dem Objekt bleibt. Unaufhörlich. Dankeschön. Unaufhörlich. Voraussetzung ist, dass man unaufhörlich bei dem Objekt bleibt. Unaufhörlich den Geist zu dem Objekt führt. Ausatmen, einatmen, immer. Wenn man so macht, dann was passiert? Diese Kraft von Sati, Kraft von nicht wackeln bei dem Objekt, sondern etabliert sein bei dem Objekt, das ist das, was wir als Sati erklärt haben, kommt zum Ausdruck. Wenn Sati zu Kraft wird, zu Bala wird, dann diese Sati wird so wie Essika, so wie Säule etabliert in dem Objekt. Er wackelt nicht mehr. Wenn er nicht mehr wackelt, wenn er etabliert ist, dann Sati wird zu Kraft, dass man nicht mehr schütteln kann. Aber was ist jetzt das Objekt, der Atemkörper oder die Atmung? Oder was? Oder wie? Oder der Atemkörper? Atemkörper ist nichts anderes als Einatmen und Ausatmen. Ganze Zug von Einatmen und Ausatmen von Anfang bis zu Ende. Gestern haben wir darüber gesprochen. Das ist Atemkörper. Diese Anfang ist hier, Mitte ist hier, Ende ist hier, aber Sie sehen Anfang, Mitte und Ende an einem Punkt. Wenn Sie das machen, Voraussetzung ist, dass Sie unaufgehört Ihren Geist zu zu einem Objekt lenken. Sonst ist es nicht möglich. Das ist ein einfacheres Wort für Sie, lückenlos. Lückenlos. Lückenlos, genau. Und wenn es soweit ist, wenn Sie das machen können, dann kommt das nächste Stadium, das ist dann die Stadium von Versenkung, Stadium von Fixierung. Ich werde einatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. Er übt sich. Ich werde ausatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. Wie beruhigt sich das? Beruhigung ist Passambayam, das heißt Passadi. Wie beruhigt er sich? Indem er mit Gleichmut mit Leichtigkeit, mit Entschluss, mit Einspitzigkeit des Geistes, mit klaren Unterscheidungen, mit allen diesen Kräften des Geistes konsequent den Geist zu einem Objekt führt. Und in diesem Prozess dann wird der Geist geläutert. Und wie wird er geläutert? Sie müssen verstehen, das ist dann aktiver Geist, das geläutert ist. In Patisambhidamaga wird es so erklärt. Der Meditierende, was wir haben gesagt, das ist noch tiefere Stufe von Weisheit, tiefere Stufe von Verständnis, tiefere Stufe von Samatha-Weisheit. Was ist tiefere Stufe von Samatha-Weisheit? Wie kommt diese Stufe von Samatha-Weisheit? Durch Verfeinerung von Objekt und Verfeinerung von dem Geist, das dieses Objekt betrachtet. Und das wird geschildert, das ist nur informativ, damit man versteht den Prozess, auf diese Weise. Wenn der Meditierende, der Yogi, dann unaufgehört sich ununterbrochen, unaufhörlich. Wenn der Yogi unaufhörlich, ununterbrochen sein Geist zu dem Objekt führt und lässt sich nicht von anderen Objekten zerstreuen, dann infolge von dieser Anstrengung wird er in sich merken können, dass indem er sich so anstrengt, der Geist und der Objekt wird feiner. Dann, wenn es so weit ist, wenn diese Anstrengung längere Zeit aufrecht gehalten wird, was geschieht? Durch diese Frucht von Anstrengung ist, dass er Freude in der Meditation erlebt, indem durch diese Anstrengung wird bewährt durch Verfeinerung des Geistes und des Objektes, er erlebt dann Freude. Wenn er tief in diese Freude hineingegangen ist, dann erlebt er durch diese unaufgehörte, unaufhörliche, ununterbrochene, unaufhörliche, ununterbrochene und noch was, unaufhörlich, ununterbrochene, unaufhörliche Freude, das langere Zeit dauert. Er wird mit seiner Weisheit, mit feinerem Unterscheidung, er wird entstanden sein, zu sehen sehr klar, dass jetzt wegen dieser Freude, das längere Zeit dauert, die sein Geist und sein Objekt noch feiner ist als bevor, wenn noch nicht diese ununterbrochene Freude, unaufhörte Freude, ja, unaufhörliche, ich bin sehr froh, dass ich auch bei Lernen bin. Unaufhörliche Freude beiträgt dazu, dass der Geist, dass der Objekt mit solcher Freude erfährt und wahrnimmt, noch feiner wird. Und automatisch dadurch auch der Geist. Geist mit dem Objekt kommt zusammen. Dann, wenn noch höheres Stadium von Weisheit zustande kommt, er gegenüber, er übt, damit er diese Freude Dauer hat und er diese Freude nicht verloren geht, sein Geist hat mehr Feinheit und er versteht, er kann das nur aufrecht halten, indem er loslässt, Gleichmut übt. Und indem er fähig ist, Gleichmut zu üben und diese Gleichmut nicht verloren geht, durch die Freude, die er erfährt, dann, wenn diese Gleichmut bleibt und unaufhörlich bleibt, ununterbrochen bleibt, längere Zeit, dann sieht er durch diese noch feinere Weisheit gegenüber Objekt und Geist, wie wegen dieser Gleichmut, Objekt und Geist noch feiner sind als bevor. In diesem Zustand dann, wenn es so weit ist, dann können Sie dann die Fixierung erleben und die Berührung an Berührungspunkt mit dem Objekt, mit Einatmen und Ausatmen, dann erscheint die verfeinte, verfeinerte Bild, das Nimitta heißt. Am Anfang, wenn es so weit ist, diese an dem Berührungspunkt mit dem Atmen geschieht, graue Licht oder unstabile Licht. Wenn es soweit ist, das ist dann Zeichen für bessere Konzentration, aber es ist nicht genügend, um es als Meditationsobjekt zu nehmen. Wenn es soweit ist, sollen Sie verstehen, indem es ein Objekt ist, das nicht stabil ist und die Farbe kann sich ändern, Gestalt kann sich ändern, Farbe ist nicht klar, dann es ist nicht ein Objekt zu fassen, dann Sie arbeiten, als ob es nicht da war, indem Sie konzentriert an dem Punkt bleiben, wo sie atmen, berühren, mit dem Geist jetzt, nicht mehr so viel mit dem Körper. Wenn sie so machen, wird sich diese Licht dann stabilisieren, dass er nicht mehr sich ändert. Und dann können sie Atmen vergessen und sich an diese Erscheinung Nimitta konzentrieren. Und sind sie dabei, dann kommen sie in Vertiefung. Das ist dann dieser Prozess von ich werde einatmen und dabei Gestaltung des Körpers beruhigen, erübt sich. Ich werde ausatmen und dabei die Gestaltung des Körpers beruhigen. Dann kommen Sie, wir haben schon gesprochen von den 7 oder 8 Stadien von Lernen von Manasikara, von im Geiste machen von den Atmen oder von Aufmerksamkeit von den Atmen. Wenn es soweit ist, wenn Sie die körperlichen Gestaltungen so beruhigt haben, dass sie in Versenkung kommen, dann erst gehen sie in Upachara Samadhi, dann erste, zweite, dritte, vierte Samadhi. Im vierten Rupa Jhana wird diese Gestaltung des Körpers völlig beruhigt, indem sie es nicht mehr an dem Punkt, wo sie gewöhnlich Atmen wahrnehmen, wird es nicht mehr sich merken lassen. Dann sind sie sozusagen ohne Atmen. Aber Atmen existiert natürlich, aber so fein, dass sie es nur unten wahrnehmen können, nicht mehr hier. Dann sind sie so weit, dass sie diese vierte Stufe von Manasikara, von im Geiste machen, von Atmen bestanden haben, dann wenden sie sich zu Vipassana. Und erste Stadium von Vipassana ist dann Upalakana. Upalakana heißt, dass sie dann diese Atmen sie gehen dann aus der Vertiefung raus. Wenn sie aus der Vertiefung gehen, dann, obwohl sie raus aus der Vertiefung sind, der Geist bleibt Geist, das Vertiefung betrachtet. Deswegen, der Geist kann sich nicht selbst sehen. Müssen Sie verstehen, wie sie Messer kann sich nicht selbst schneiden, der Finger kann sich nicht selbst zeigen, Geist kann sich auch nicht selbst sehen. Was man sieht, ist nur der vergangene Geist. Und wenn Sie aus der Versenkung gehen, was Sie sehen, ist dann auch vergangene Geist. Normalerweise, weil der Geist hat keine Stabilität, sie verstehen das nicht, weil diese Geschwindigkeit des Geistes lässt sich nicht mit nichts vergleichen. Aber wenn sie schon eine Stunde, zwei Stunden mit demselben Objekt geblieben sind, dann sehen sie das sehr, sehr klar. Deswegen derjenige, der Vertiefung hat, kann Vipassana auch mit Nama anfangen, auch mit Rupa anfangen, wie er will. Derjenige, der nicht Dhyana hat, muss unbedingt nur mit Rupa anfangen. Er hat keinen Zugang zu Nama, indem er nicht diese befestigte Wahrnehmung hat von Dhyana. Nicht zu viel. Wir werden bestimmt noch, bevor wir diese verlassen, wenn wir immer auf Fragen antworten, ich kann nicht alles erklären, bevor Und Freitag. Freitagmorgen. Dann wird es nicht mehr 9 Uhr keine Meditation übermorgen. Und dann gibt es alle Fragen, die Sie haben, alle Zweifel, die Sie haben. Wir können dann gemeinsam besprechen und eine Diskussion machen. Aber jetzt lassen Sie mich aussprechen, wenn ich immer auf die Fragen antworten muss, dann komme ich nie zu Ende. Also, was geschieht da, wenn man aus der Vertiefung wieder herausgetreten ist, dann kann man atmen im Sinne von Vipassana wieder analysieren. Das ist dann Upalakana. Dann definiert man die Eigenschaften von den Elementen in Atmen. Dann, wenn Sie schon starke Konzentration haben, nachdem Sie die Eigenschaften von den Elementen klar unterschieden haben in den Atmen, Sie können dann auch die Kalapas analysieren, auch im ganzen Körper, auch in dem Atmen. Dann sieht man, wenn Sie mit dieser detaillierten Vipassana arbeiten, Abhidhamma arbeiten, dann sehen Sie dann die Geistesprozesse, dann sehen Sie die bedingte Entstehung. Was von Wichtigkeit ist, wie erklärt wird in Patisambhidamagga und so weiter, dieser Prozess von Reinigung in Vipassana ist parallel zu dem Prozess von Reinigung in Samatha. Je feiner diese Vipassana-Erkenntnis ist, desto feiner wird der Objekt. Also indem man dann im Sinne von Vipassana die Nama-Rupa untersucht hat, dann, wenn Nama-Rupa klar ist, automatisch, indem der Geist verfeinert wird, wird sich auch Einatmen und Ausatmen verfeinern. Jetzt aber im Vipassana-Sinne. Vipassana-Weisheit-Sinne. Der Atmen verfeinert sich beide durch in Samatha-Sinne und auch im Vipassana-Sinne. In Vipassana-Sinne dann, nachdem Sie die Bestandteile von Wahrnehmung untersucht haben, die Körperlichkeit in Atmen identifiziert haben, den Geist, der sich zu dieser Körperlichkeit endet, dann untersuchen Sie die bedingte Entstehung. Wie ist das entstanden? Dann sind Sie bei Reinigung von Ansicht. Nächstes Stadium in Vipassana nach Reinigung von Geist ist Reinigung von Ansicht. Dieses Verständnis von den Objekten, dass nichts in der Welt existiert außer Nama Rupa und die bedingte Natur von Nama Rupa ist dann Reinigung, Inhalt von Reinigung von Ansicht. Wenn Sie diese Reinigung von Ansicht vertieft haben, dann kommen Sie über alle Zweifel. Sie sehen, dass in das, was gesehen wird, kein Ich vorhanden ist, dass es sich nur um Prozesse handelt. Wenn Sie so weit sind, das wird genannt, so wie Chula Sotapanna, kleine Sotapanna. Wenn Sie das klar gesehen haben, die bedingte Entstehung, von den Elementen, die da vorhanden sind, dann sehen Sie, schon indem Sie Paticca-Samuppada sehen, bedingte Entstehung von den Namas und Rupas bei einer langen oder kurzen Einatmen und Ausatmen. Dann sind Sie, haben Sie bestanden Reinigung von Ansicht und Reinigung von die Beseitigung von Zweifel. Nächste Stadium, das alles kommt unter Upalakana, Betrachtung nach Betrachtung kommt Vivatana, sich wegwenden, oder wie sagt man? Abwenden. Indem Sie verstanden haben, dass diese Name und Rupa entsteht und vergeht in jedem Augenblick von Wahrnehmung, in jede Kanna, und dass, indem Sie die Bedingungen von diesem Aufstehen und Aufhören untersucht haben, dann, wenn Vipassana sich verschärft, dann sehen Sie nur Aufhören. Dann infolge davon, indem Sie so meditieren, dass was ich los ist, wird Objekt zu Nibbida, zu Nibbida ist nicht abwenden. Ernüchterung. Indem Sie sich ernüchtert haben, Sie lassen los Viraga. Indem Sie Viraga loslassen, Sie können zu Aufhören bringen. Indem Sie zu Aufhören gebracht haben, dann können Sie völlig loslassen, Patinisaga. Dann geht es zu Vivatana, bis zu höchste Einsicht in weltliche Vipassana, das ist mit Vipassana, mit weltlichen Objekten. Weltliche Objekte sind die Objekte, die entstehen und vergehen. Dann kommen Sie zu Verständnis von Gleichmut, Weisheit von Gleichmut gegenüber alles, was entsteht und vergeht, was zusammengesetzt ist, was durch Bedingungen entstanden ist. Und wenn es so weit ist, wenn Sie weiter meditieren über die Vergänglichkeit und wieder den Geist zur Betrachtung von Vergänglichkeit führen, dann der gute Geist wendet sich von Vergänglichkeit weg zu dem Objekt, das nicht entsteht und nicht vergeht. Und dann sind Sie dabei bei Parisuddhi. Das nächste Stadium in Vipassana ist dann Parisuddhi, die Erleuchtung des Geistes, volle Erleuchtung des Geistes, volle Abschneiden von den Beschmutzungen des Geistes durch überweltliche Erfahrung. Aber damit machen wir, ich sehe, alle sind gespannt, morgen erkläre ich noch mehr. Das ist alles in der Meditation. Bitte? Ist alles in der Meditation. Na, wo sonst? In der Kneipe bestimmt. Na, okay, dann jetzt kurze Pause. Salam. Salam. Salam.